Deutschlandfunk. Das Feature. Die Ehrentafel, die sich im Auswärtigen Amt befindet und an die Diplomaten erinnert, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ihr Leben gelassen haben, die hat ganz sicherlich eine Fehlstelle, und das ist die von Ilse Stöbe. Das Auswärtige Amt lässt beforschen das Leben von Ilse Stöbe mit dem Ziel, sehr viel genauer über sie Bescheid zu wissen, um im Anschluss daran eine Entscheidung zu fällen, ob Ilse Stöbe nicht doch auf diese Tafel gehört. Die Kommunistin im Auswärtigen Amt, Ilse Stöbe, Kurierin der Roten Armee. Ein Feature von Sabine Kebir. Ilse Stöbe ist vor allen Dingen deshalb derzeit nicht auf der Tafel, weil sie als Verräterin gilt, weil sie als eine Kommunistin war, weil sie spioniert hat für die Rote Armee. Dr. Martin Kröger, Historiker und Archivar im Auswärtigen Amt. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, dann gehört Frau Stöbe selbstverständlich auf diese Tafel. Ilse Stöbe, geboren am 17. Mai 1911, als einzige Tochter eines Tischlers in Berlin-Lichtenberg. Gelernte Stenotypistin, später Journalistin. Hingerichtet am 22. September 1942 in Plötzensee. Ein Jahr hatten die Spezialisten des Oberkommandos der Wehrmacht gebraucht, um im Juli 1942 die zwischen Moskau und Brüssel seit Beginn des Russlandfeldzuges umherschwirrenden Funksprüche zu entschlüsseln. Die dahinterstehende europäische Widerstandsgruppe hatten sie Rote Kapelle getauft. Am 31. August 1942 wurde der im Luftfahrtministerium tätige Oberleutnant Harro Schulze-Beußen verhaftet und nach ihm Dutzende Mitglieder seiner Gruppe. In den Funksprüchen war auch der Name Ilse Stöbe aufgetaucht. Sie wurde am 14. September festgenommen. 7 Wochen später auch ihr Vorgesetzter, Rudolf von Schelier. Aber Ilse Stöbe und Rudolf von Schelier, beide tätig im Auswärtigen Amt, gehörten nicht zur Roten Kapelle, sondern waren der Kern einer eigenen Widerstandsgruppe, die viel konsequenter nach den Regeln der Konspiration gearbeitet hatte. Diese Regeln waren von sowjetischer Seite verletzt worden. Die verschiedene, seit dem Überfall auf die Sowjetunion unterbrochene Verbindungen über eine einzige Funklinie wiederherstellen wollte. Greta Kukow, überlebendes Mitglied der Roten Kapelle, sah Ilse Stöbe als Mitgefangene zum ersten Mal. Was weiß ich von ihr? Nichts. Ich habe sie durch die halboffene Tür einmal gesehen. Man hatte bei ihr aufgeschlossen, um sie zur Vernehmung zu holen. Sie stand über die Waschschüssel gebeugt und wusch ihre Strümpfe. Sie hatte den Kopf gehoben, freundlich genickt, das Haar nach hinten geschüttelt und war so, einfach so, ohne weitere Umstände mitgegangen. Wie im Suche eines fotografischen Apparates hatte ich sie gesehen. Nicht sehr deutlich, deutlich nur die grazile Sicherheit, mit der sie sich bewegte. Sowohl die Ermittlungsakten der Gestapo gegen Ilse Stöbe und Rudolf von Schelier als auch die Prozessakten des Reichskriegsgerichts sind verschollen. Ihr Hauptankläger Manfred Röder, der sich später den Alliierten als Spezialist für sowjetische Spionage anzudienen versuchte, überreichte ihnen nach dem Krieg einen Ermittlungsbericht zur Roten Kapelle. Ein nachträgliches Konstrukt, das freilich den Gestapo-Ton wiedergibt. Nach fast 7-wöchigem Leugnen hat die Stöbe ein Geständnis abgelegt, dass sie über die sowjetische Botschaft in Berlin mit Legationsrat erster Klasse Rudolf von Schelier Verbindung aufgenommen und laufend politische Nachrichten aller Art von ihm empfangen hat, die sie an einen Attaché der sowjetischen Botschaft in Berlin weiterleitete. Auf dem Wege über die sowjetische Botschaft leitete sie von Schelier Weisungen des Moskauer jüdischen Agenten Herrnstadt zu und überbrachte ihm im Februar 1941 für geleistete Arbeit 3000 Reichsmark. 1971, als ihr Hauptankläger Röder starb, anerkanntes CDU-Mitglied mit einer Juristenpension, galten Stöbe und ihre Mitangeklagten immer noch als Landesverräter. Erst die 2010 veröffentlichte Studie »Das Amt und die Vergangenheit« über personelle Kontinuitäten im Auswärtigen Amt seit der Nazizeit verweist auf die fehlende Anerkennung Ilse Stöbes. Niemand habe sich bis dahin für sie verwendet. Sie hatte keine Verwandten mehr, die sich für sie einsetzen konnten. Ihre Mutter war in Ravensbrück ermordet, ihr Halbbruder in Brandenburg-Görden hingerichtet worden. Mit dem kommunistischen Widerstand hat man in Deutschland schon seit jeher Probleme gehabt. Lange Zeit war dieser Widerstand nicht als gleichwertig dem anderen Widerstand, vor allen Dingen dem Widerstand der adligen Offiziere, gleichwertig angesehen. Also die historische Widerstandsforschung ist sicher über diesen alten Stand hinweggegangen, dass der kommunistische Widerstand kein gleichwertiger Widerstand sei. Die historische Widerstandsforschung hat dabei berücksichtigt, dass der Krieg gegen die Sowjetunion ein Rasse- und Vernichtungskrieg gewesen ist. Insofern müsste Ilse Stöbe auch im Auswärtigen Amt eine Neubewertung erfahren. Das ist völlig außer Frage. Die DDR hatte die Kommunistin Ilse Stöbe zur Säulenheiligen erhoben. Publiziert wurde von ihr nichts. Über die junge, schöne, lebensfrohe Frau, die schon aus konspirativen Gründen nie an Kundgebungen der KPD teilnahm und die Sowjetunion nur von Kontakten mit hochgebildeten Botschaftsangehörigen kannte, hieß es: Da sie die Sowjetunion liebte und den Aufbau des Sozialismus im ersten Arbeiter- und Bauernstaat der Welt von ganzem Herzen bejahte, erklärte sie sich 1931 bereit, als Kundschafter für die Sowjetunion tätig zu sein. Seit dieser Zeit stellte sie ihre ganze Persönlichkeit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den Dienst dieser hohen Form des antiimperialistischen Kampfes. Ich empfehle allen, die emotional in die Geschichte des Widerstandes eintauchen wollen, einmal einen Besuch in der Gedenkstätte Plötzensee. Mich hat das wahnsinnig erschüttert. Ich war an einem kalten Dezembertag da. Man geht lange an der Gefängnismauer vorbei. Man kommt in den Raum, wo die Nazis einen Eisenträger haben einbauen lassen, wo sie die Männer dran aufgehangen haben. Und im Nebenraum stand die Guillotine. Das ist sowas an Fruchtbares. Also das geht tief in die eigene Seele rein. Wolfgang Gierke, Bundestagsabgeordneter der Linken. Alles, was ich über Ilse Stöbe gelesen habe, sie war eine junge, mitreißende, verantwortliche, kluge Frau, die im Widerstand war. Und die Frauen im Widerstand haben eine besondere Rolle gespielt. Der nähern wir uns erst in einer intensiven Arbeit. Es gab in der DDR, Berlin-Ost war eine Berufsschule nach ihr benannt. Andere Widerstandskämpfer haben mehr Ehrung erfahren. Im Westen war sie Wahlkommunistin überhaupt nicht genannt. Nach der Wende ist als erstes die Berufsschule wieder umgenannt worden. Nicht nur jung war Ilse Stöbe, als sie 31-jährig starb. Sie muss tatsächlich schön, lebensfroh, mitreißend, klug gewesen sein. Eigenschaften, die eine Frau attraktiv machen, faszinierend und äußerst irritierend. Mag im Westen die Kombination Schöne und Kommunistin Misstrauen hervorgerufen haben, im Osten war es der falsche Mann an Stöbes Seite. Rudolf Hernstadt, Jude, Kommunist, Journalist, Korrespondent des Berliner Tageblatts. In der DDR unter anderem Chefredakteur des Neuen Deutschland, Mitglied des ZK der SED. Bis zum 17. Juni 1953. Mit seiner Unterstützung für die protestierenden Arbeiter wurde er zur Persona non grata. Ilse Stöbe sei ihm hörig gewesen und habe fortgesetzt mit Herrnstadt Rassenschande getrieben. Hatte schon in Röders Gestapo-Protokoll gestanden. Fest steht, dass Stöbe und Herrnstadt sehr eng befreundet waren. Welche Beziehung sie darüber hinaus pflegten, ist unklar. Denn es gab einige Männer, die Stöbe faszinierte und die sie begehrten und denen sie freundschaftlich verbunden war. Mehr nicht. Dazu gehörte Theodor Wolff. Der größte radikaldemokratische Journalist der Weimarer Republik. Von 1906 bis 1933 Chefredakteur des weltweit geschätzten Berliner Tageblatts. Er floh danach ins Exil nach Nizza, wo er im Mai 1943 verhaftet und ins KZ Sachsenhausen eingeliefert wurde. 4 Monate später starb er. Wolff hatte die 17-jährige Ilse als Schreibkraft in den Mosse-Verlag geholt. Sie erwies sich als so intelligent und selbstständig, dass sie bald als Wolfs persönliche Sekretärin in seinem Vorzimmer saß. In der Redaktion lernte sie auch Herrnstadt kennen. Seine Faszination von Ilse Stöbe goss Theodor Wolff in einen Roman, der 1937 in der Schweiz erschien, Die Schwimmerin. Hauptfigur ist eine aus dem Berliner Proletariat stammende hochtalentierte junge Frau, die Wolff Gerda Rohr nannte. Er selbst war in die Figur des Bankiers Faber geschlüpft. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Aber die gemeinsamen Ausflüge enden nicht im Bett, sondern in Theatern, eleganten Restaurants oder auch an Badestränden, wo Faber der sportlichen Gerda Rohr beim Schwimmen zusehen darf. Und sie führen politische Debatten. Findest du nicht, die Republik hätte auch mehr tun können? Sie haben auch so viel pompöse Worte gemacht, wie du sagst. Du hast recht, wenn du solche Worte nicht leiden kannst, weil doch nichts dahinter ist. Ich hasse dieses Geschwätz. Ich auch. Aber du machst dir immer so schöne Ausreden zurecht. Du erklärst immer so genau, warum etwas nicht möglich ist oder sich nicht lohnt. Nur um dich vor allem drücken zu können. Du bist der richtige Liberale. Einer, der so viel schöne Ideen hat und immer weiß, warum es nicht geht. Wenn sie sich von ihm verabschiedet hatte, verschwand sie für ihn. In ihre eigene Zone. In eine Umgebung, die ihm fremd und unzugänglich war. Er sah, wie stark sie mit ihrem Fühlen und Denken dort wurzelte. Sogar mit proletarischem Hochmut das Bürgertum oder die Gesellschaft verachtete und nur ihn mit kritischen Einschränkungen, die sie sehr offenherzig äußerte, ausnahmsweise gelten ließ. Aber manchmal war er doch verstimmt darüber, dass sie so untertauchte und dass sich ihm ein Teil ihres Lebens entzog. Dieser faberverschlossene Teil in Gerdas Leben wird im Roman von drei jungen Männern repräsentiert. Ihren Musketieren. Meine Freunde sind bei der Partei. Sie wollen, dass ich mitmache. Ich tue es nicht. Ich weiß nicht, ob Kommunismus wirklich das Richtige ist. Nein, ich trete nicht ein. Nicht in diesen Verband und in keinen. Ernst, einer der Musketiere, entpuppt sich als eine Gestalt, in der Rudolf Herrnstadt zu erkennen ist. Der Roman verschlüsselt Orte und Personen so wenig, dass er heute als biografisches Puzzle gelesen werden kann. Allerdings, hinter der im Roman geschilderten Distanz Gerda Rohrs zur KPD steckte wahrscheinlich eine von Stöbe behauptete Distanz, die, wie Wolff später erkannte, nicht der Wahrheit entsprach. Anders ist es mit einem Trauma, das die Romanfigur Gerda, Wolffs Symbol emanzipatorischer Potenzen der Weimarer Republik, am Tage des Reichstagsbrandes ereilt. Von einem ihrer drei Musketiere, der sich in einen Nazi verwandelt hat, wird sie brutal vergewaltigt. Ich hatte in meiner Jugend eine Begegnung mit einem Mann, die nicht meinen Wünschen entsprang und die mir Schreck und Abscheu vor der körperlichen Vereinigung und Krankheit hinterließ. Schrieb Ilse Stöbe 1942 aus der Haft an ihren letzten Lebensgefährten, Karl Helfrich. Bis du kamst, 8 Jahre danach, habe ich keinen Mann gekannt. Kehr ein bei mir und schließe du still hinter dir die Pforten zu. Jahrelang ereilten sie schwere organische und psychische Krankheitsschübe. Kein Wunder, dass Ilse nicht nur den 45 Jahre älteren verheirateten Theodor Wolff abwies, sondern zum Beispiel auch den fast gleichaltrigen Helmut Kindler. Journalist und Verleger. Um 1930 Regieassistent an großen Berliner Theatern. Später Redakteur und Hauptschriftleiter beim Ullstein Verlag, gleichzeitig im Widerstand. Mitbegründer der Berliner Zeitung und des Tagesspiegels. Herausgeber der Zeitschriften Revue und Bravo. In seiner 1991 veröffentlichten Autobiografie beschreibt Helmut Kindler seine erste Begegnung mit Ilse Stöbe, die im Theater zufällig neben ihm saß. Während der Aufführung begann die junge Dame mit Papier zu rascheln. Missbilligend sah ich sie an. Sie reagierte unbekümmert, indem sie mir eine Pralinenschachtel, die sie ausgepackt hatte, unter die Nase hielt und mich mit einer begütigenden Kopfbewegung einlud, mich zu bedienen. In der Pause entwickelte sich ein anregendes Gespräch über Kunst und Politik. Ihre spürbare Überlegenheit imponierte mir. Manchmal bekomme ich 2 Karten, dann lade ich sie ein. Die heutige Theaterkarte hat mir mein Chef geschenkt. Auf Kindlers Frage, wer das sei, erfuhr er, sie war die Sekretärin von Theodor Wolff. Mit Wolff in Kontakt zu kommen, war sein Traum. Die schöne junge Frau elektrisierte ihn. Liebeskonfekt in gleißender Staniolpackung, das gefiel mir. Mit der Liebe zwischen Ilse Stöbe und mir war es allerdings nichts. Es kam auch erst bei einem Besuch von mir im Berliner Tageblatt im Januar 1932 zu einem Wiedersehen. Von da an entstand eine herzliche, vertrauens- und liebevolle Freundschaft. Es hatte Augenblicke gegeben, in denen sich die Vertrautheit zwischen Ilse und mir unvermittelt in das Gefühl unlösbarer Zusammengehörigkeit, in den Wunsch nach dauernder Gemeinschaft hätte wandeln können. In große Liebe. Aber sie war schließlich die Geliebte von Herrnstadt. Auf alle Fälle war Rudolf Herrnstadt jahrelang Ilse Stöbes engster Vertrauter. Zusammen mit Herrnstadt wollte sie 1929 in die KPD eintreten. Ihnen wurde gesagt, dass sie in ihrer beruflichen Position der kommunistischen Sache mehr nützten, wenn sie auf eine Mitgliedschaft verzichteten. Man würde mit anspruchsvolleren Aufgaben an sie herantreten. Schon 1931 war es soweit. Der Geheimdienst der Roten Armee, die Hauptabteilung Aufklärung beim Generalstab, kurz GRU, trat mit Stöbe und Herrnstadt in Kontakt. Herrnstadt war zu dieser Zeit Korrespondent in Prag. Russische Archivalien darüber sind deutschen Forschern bis heute nicht zugänglich. Der Historiker Hans Koppi, Sohn von Hans und Hilde Koppi, die als Mitglieder der Roten Kapelle hingerichtet wurden, hat sich mehrfach vergeblich darum bemüht. In Russland und früher auch schon in der Sowjetunion ist ja Ilse Stöbe viel besser bekannt als hier in Deutschland und auch schon früher in der DDR oder in der Bundesrepublik. Eine erste große Artikelserie erschien in der Pravda im Juli 1969 oder 1967 sogar schon. Juri Karakow, der hat Anfang der 70er Jahre ein Buch in der Sowjetunion herausgebracht, wo er eben über den deutschen Widerstand schreibt. Und da gibt es auch ein größeres Kapitel zu Ilse Stöbe. Das ist dann später in der DDR erschienen. Aber interessant ist, dass gerade in den letzten Jahren in Russland neue Dinge über Ilse Stöbe erschienen sind. Sogar ein ganzes Buch hat Wladimir Lotta Ilse Stöbe gewidmet. Alter protiv Barbarossi. Alter gegen Barbarossa. Alter war der Deckname, unter dem Ilse Stöbe auf sowjetischer Seite geführt wurde. Und dort hat also Lotta offensichtlich eben viele Unterlagen aus dem Archiv des sowjetischen Nachrichtendienstes der früheren Roten Armee oder jetzt der russischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt bekommen. Und daraus schöpft er in diesem Buch. Es ist aber doch auch wieder eine ziemlich einseitige Darstellung, weil es ist die Perspektive des Nachrichtendienstes auf sie und wird so auch ihrer Persönlichkeit nicht gerecht. Lothars Buch gibt Eindrücke des ersten Kontaktmannes Ilse Stöbes zur GRU wieder. Der aus Lettland stammende Jakob Bronin, der sich ihr als Dr. Bosch vorgestellt hatte, arbeitete in der sowjetischen Botschaft in Berlin. Bronin beschreibt die lebhaften grauen Augen der damals 21-Jährigen. Sie ähnele der bekannten Filmschauspielerin Brigitte Helm. Stöbe besitze Humor, habe ein gewinnendes Wesen, könne gut beobachten und andere Menschen einschätzen. Sie habe der Zusammenarbeit aus Überzeugung zugestimmt. Als Chefsekretärin des Berliner Tageblatts habe sie Zugang zu vielen Informationen, die nicht in der Zeitung stünden. Solche Informationen, gelegentlich auch vertrauliche Dokumente, übergab Ilse Stöbe regelmäßig Dr. Bosch. Ilses Auffassungsgabe verleiht Theodor Wolff auch seiner Romanfigur Gerda. Wenn der Direktor oder der Prokurist ihr einen Brief diktierten, erkannten sie aus ihren Fragen und Bemerkungen, dass sie dem Diktat nicht wie andere nur mit maschineller Fingerfertigkeit folgte, dass ihr Verstand mittätig war, wissen und erfahren wollte und sehr schnell sogar manches erfasste, was eigentlich als Geschäftsgeheimnis galt. Nach dem Reichstagsbrand floh Theodor Wolff aus Berlin. Auch Rudolf Hernstadt, ebenfalls Jude, musste mit dem Verlust seiner Stelle rechnen. Aber Wolffs Nachfolger Paul Schäffer bemühte sich, die liberale Fassade der international renommierten Zeitung zu wahren. Er hielt an dem inzwischen in Warschau stationierten Korrespondenten Hernstadt fest. Ilse Stöbe, die sich schon unter Wolff als Journalistin versucht hatte, schien zunächst auch Schäffers Wohlwollen zu genießen, verlor im Oktober 1933 dann doch ihre Stelle. Für eine regelmäßige Beschäftigung als Journalistin musste sie Mitglied im Reichsverband der deutschen Presse sein. Dafür erfüllte sie die Bedingungen nicht. 1934 schickte der Geheimdienst der Roten Armee Ilse Stöbe mit Kurieraufträgen nach Österreich, Frankreich, in die Schweiz, in die Tschechoslowakei und nach Rumänien. In Theodor Wolffs Roman bekommt Faber, sein alter Ego, im französischen Exil Post von Gerda aus ganz Europa. Und eines Tages steht Gerda, alias Ilse, vor seiner Tür, begleitet von ihrem Musketier Ernst, alias Hernstadt. Sie laden Faber zur Mitarbeit an einer Agentur in Fernost ein, die mit Waffen handelt. Du weißt doch, ich habe immer von China geträumt. Es gibt ja in China auch allerlei Kämpfe und Ideen, nicht wahr, die mir sympathisch sind. Du weißt das ja alles ebenso wie ich. Eine arme, elende Masse und eine Bewegung, die doch die Generale nicht mehr unterdrücken können. Eine fabelhafte Organisation. Wahrscheinlich steckt auch hinter dieser Romanepisode etwas Wahres. Weil er mit der Kündigung seiner Korrespondentenstelle rechnete, trug sich Hernstadt damals, im Auftrag der GRU, mit dem Plan, eine Zeitungsagentur in Shanghai oder Tokio zu eröffnen. Die Agentur, an deren Spitze sich der international renommierte Journalist Theodor Wolff gut ausgenommen hätte, sollte zwar keine Waffen, aber Informationen sammeln. Hernstadt und Stöbe wagten tatsächlich diese Werbung, weil sie wussten, dass Wolff die Überzeugung des liberalen Bürgertums teilte, wonach Deutschland unter allen Umständen Krieg mit Russland vermeiden müsse. Wie Faber im Roman lehnte Wolff ab, sich in ein fernöstliches Geheimdienstabenteuer zu stürzen. Er beschwor auch seine immer noch geliebte Sekretärin, davon abzulassen. Vergebens. Das stolze Überlegenheitsgefühl der Jugend war schön wie die Schönheit der Lieblingskönigin, hinter deren Thron schon der Scharfrichter steht. Vom Herbst 1935 an lebte Ilse Stöbe in Warschau, in der Nähe Hernstadts, aber mit eigener Adresse. Offiziell arbeitete sie nun als Journalistin, unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung. Was bei Theodor Wolff misslungen war, gelang bei dem jungen Helmut Kindler. Weil dessen Artikel im Berliner Tageblatt Hernstadt gefallen hatten und Stöbe ihn als entschiedenen Nazi-Gegner kannte, luden sie Kindler 1935 nach Warschau ein und fragten ihn, ob er sich vorstellen könne, der KPD beizutreten. Ich möchte keiner Partei beitreten, da ich finde, ein Journalist solle unabhängig sein. Unabhängig, nicht neutral. Hernstadt und ich gehen davon aus, dass du bereit bist, uns zu helfen. Unsere Arbeit ist nicht in erster Linie parteigebunden. Doch musst du wissen, sie geschieht im Einverständnis mit unseren Genossen in Moskau. Alles, was wir tun, tun wir Deutschland zuliebe. Kindler sollte sich als Journalist in Bukarest niederlassen und politische Porträts vom Personal der dortigen deutschen Botschaft liefern. Monatelang notierte er, wer in der Botschaft Nazi, Nicht-Nazi und Nazi-Gegner war. Offenbar wurde er denunziert, denn seine Eltern schrieben, dass seinetwegen eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe. Kindler kehrte sofort nach Berlin zurück. Ich rate dir dringend von weiteren Aktivitäten ab. Man wird dich nur noch gelegentlich mit Kurierfahrten nach Wien beauftragen. Gib auf dich Acht. Ich bin dein Schutzengel. Kindlers Kurierfahrten für die GRU endeten erst mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. In keinem anderen europäischen Land war die heraufziehende Kriegsgefahr deutlicher zu spüren als in Polen, das damit rechnen musste, zwischen Deutschland und der Sowjetunion zerrieben zu werden. Wegen geringer Wirtschaftskraft, so schrieb Ilse Stöbe 1936 in einem Leitartikel für die Neue Zürcher Zeitung, könne sich Polen keine moderne Militärausrüstung leisten. Und seit Frankreich mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt habe, gäbe Polen seine bislang pro-französische Politik auf und unterstütze eher Deutschland gegen die Sowjetunion. Die Politik des polnischen Außenministers Beck will die innere Schwäche Polens durch eine virtuose Ausnutzung der internationalen Konflikte kompensieren. Immer schwieriger wird dieses Bemühen, je mehr von Stunde zu Stunde die Gegensätze reifen. Auf die wenigen bislang gefundenen Artikel Ilse Stöbes trifft zu, was Irina Liebmann über die Artikel ihres Vaters Hernstadt schrieb. Nie habe er sich eine Blöße im Text erlaubt. Kein Entgegenkommen den Nazis. Alle Artikel könnten heute auch erscheinen. Erst als er nicht mehr anders konnte, entließ Paul Schäffer seinen Warschauer Korrespondenten. 1936 mit dem Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze. Hernstadt blieb als freier Journalist für internationale Zeitungen in Warschau. Dort musste nun auch der deutsche Botschafter, Hans Adolf von Moltke, seine offiziell gepflegten freundschaftlichen Beziehungen zu Hernstadt aufgeben. Einer, der die Verbindung aber unbedingt aufrechterhalten wollte, war Botschaftsrat Rudolf von Schelier. Rudolf von Schelier, preußischer Offizierssohn, Jurist, Diplomat, Mitglied der NSDAP. Von 1932 bis 1939 Legationssekretär an der deutschen Botschaft in Warschau. Ilse Stöbe gelang es 1938, eine Stellung als Kulturreferentin für die Frauenschaft der NSDAP-Auslandsorganisation in Warschau anzutreten. Dafür musste sie selber Parteimitglied werden. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, für Diplomatengattinnen und weibliche Angestellte der deutschen Botschaft nationalsozialistische Bildungsabende zu organisieren. Das war nicht nur eine sie tarnende berufliche Basis. Sie hätte auch die Möglichkeit, schrieb Hernstadt an die GRU, persönliche Kontakte innerhalb der Botschaft zu pflegen. Hernstadt hatte Rudolf von Schelier als erbitterten Kriegsgegner kennengelernt. Kommunistische Sympathien hatte Schelier nicht. In Absprache mit der GRU fragte Hernstadt ihn 1937, ob er bereit wäre, in der Botschaft eintreffende Informationen über die deutsche Polenpolitik an einen englischen Geheimdienst weiterzugeben. Der werde großzügig dafür zahlen. Schelier willigte ein. Insgesamt 211 Berichte Schelias gelangten über Hernstadt zwischen 1937 und 1939 an die GRU. Mitte August 1939 erfuhr die GRU, dass Deutschland Polen am 1. September angreifen würde. Als Ende August die deutsche Botschaft in Warschau geschlossen wurde, ging Hernstadt nach Moskau und Ilse Stöbe wurde Scheliers Kontaktperson. Auch die Honorare sollten über sie weiterlaufen. Später hat das Reichskriegsgericht Schelier nicht nur Landesverrat, sondern auch ehrlose Motive vorgeworfen. Obwohl es nur Spekulationen über die Höhe dieser Honorare gab, führte das auch in der Bundesrepublik dazu, dass Schelier 5 Jahrzehnte lang als Landesverräter aus niedriger Motivation galt und seiner Familie keine Wiedergutmachung gewährt wurde. Schelier und Ilse Stöbe sind zwei Namen, die eigentlich voneinander kaum zu trennen sind. Sie sind gemeinsam vom Reichskriegsgericht wegen Landesverrats zum Tode verurteilt worden. Und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass es Unterschiede in den Handlungsweisen dieser beiden Personen gegeben hat. Dass Schelier mittlerweile voll rehabilitiert ist, hat auch mit einer Studie des Diplomaten Ulrich Sahm zu tun. Der suchte 1990 nachzuweisen, Schelier habe immer geglaubt, dass die Informationen an die Engländer gingen, nicht an die Russen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Einige Monate nach Kriegsbeginn erhielt Schelia eine leitende Stellung in der Informationsabteilung des Auswärtigen Amts in Berlin. Deren Aufgabe war es, Berichte aus aller Welt über die Kriegsereignisse auszuwerten und Gegenpropaganda zu organisieren. Schelia gelang es, Ilse Stöbe in seiner Abteilung anzustellen. Ein Problem für das Auswärtige Amt im Umgang mit Ilse Stöbe ist die schwierige Quellenlage. Ilse Stöbes Personalakte ist nicht überliefert. In der Zwischenzeit haben wir heute eine indirekte, eine Sekundärüberlieferung in Gestalt von zeitgenössischen Registraturhilfsmitteln. An ihrer Anstellung im Auswärtigen Amt kann es heute keinerlei Zweifel mehr geben. Aus der Registratur ergibt sich, dass ab Mai 1940 Ilse Stöbes Arbeitsvertrag verhandelt wurde. Sie übermittelte aber schon vorher Nachrichten aus Schelias Abteilung an die GRU, obwohl Deutschland und die Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hatten. Im November 1939 informierte sie über deutsche Waffenlieferungen nach Finnland. Im Dezember über die bevorstehenden Militärschläge gegen Frankreich, Belgien und Holland. Danach sollte die Offensive auf England beginnen. Und im Januar 1940 gab Stöbe die interne Nachricht weiter, dass Hitler verlautet hätte, die Herrschaft in Europa auf keinen Fall mit Stalin zu teilen. Stöbes direkter Vorgesetzter in der Informationsabteilung war Winfried Martini, der später schrieb, dass es unmöglich war, ausländischen Zeitungen Artikel anzubieten, die die Kriegsereignisse beschönigten. Bald hätte man sich darauf beschränkt, die für den Normalbürger verbotene Presse auszuwerten. Ich schätzte an Ilse, die meistens ihren Terrier mit ins Büro nahm, nicht nur ihre Klugheit und die Präzision ihres Denkens, sondern auch ihren differenzierten Humor und die diskrete Art ihres Auftretens. Nachdem wir gegenseitig unsere politische Einstellung sondiert hatten, verzichteten wir in unseren Gesprächen auf jede Vorsicht. Damals jedenfalls nahm ich an, dass sie mir gegenüber völlig offen sei. Tagsüber wurde die zwiespältige Arbeit unter Lästern und Witzeln bewältigt. Und nachts fasste Ilse Stöbe das, was sie von Schelia erfuhr, in Berichte für die GRU. Mehrfach teilte sie mit, dass Hitler den Feldzug gegen die Sowjetunion schon für das Frühjahr 1941 plane. Die Arbeit belastete Ilse Stöbe körperlich und psychisch. Sie teilte nach Moskau mit, dass sie am Ende ihrer Kräfte sei und nach Franzensbad zu einem Arzt ihres Vertrauens fahren müsse. Eine Ende August 1940 begonnene Kur schlug nicht an. Für einige Zeit verlor sie die Gehfähigkeit. Sie konnte ihre Arbeit im Amt nicht wieder aufnehmen, aber sie leitete nach wie vor Schelias Meldungen an die sowjetische Botschaft weiter und verwies auf die Planungen für den Russlandfeldzug. Stalin ließ sich davon nicht beeindrucken. Er rechnete mit dem Angriff erst für 1943. Anfang 1941 war Ilse Stöbes Gesundheit so weit wiederhergestellt, dass sie eine leitende Tätigkeit in der Auslandswerbeabteilung einer Kosmetikfirma in Dresden annahm. Am Wochenende fuhr sie nach Berlin, um Schelia zu treffen und um mit Karl Helfrich zusammen zu sein, mit dem sie seit einiger Zeit lebte und der ihre illegale Arbeit unterstützte. Karl Helfrich, Journalist, Mitarbeiter der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes. Am 12. September 1942 zusammen mit Ilse Stöbe verhaftet, bis 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Danach Chefredakteur des Kurier, der ersten Berliner Abendzeitung. Mitglied der SED, später in den Westen geflohen und Chefredakteur des Hessischen Rundfunks. Ende Februar 1941 erhielt die GRU von Ilse Stöbe die Information, dass der Krieg gegen Russland noch in diesem Jahr geführt wird. Es werden 3 Armeegruppen unter der Führung der Feldmarschälle Bock, Rundstock und von Leeb gebildet. Armeegruppe Königsberg rückt gegen Leningrad vor, Armeegruppe Warschau gegen Moskau, Armeegruppe Posen gegen Kiew. Als Termin für den Angriff muss man mit dem 20. Mai rechnen. Es ist eine gewaltige Kesselschlacht im Gebiet von Pinz geplant, an der von deutscher Seite 120 Panzerzüge beteiligt sein werden. Es werden bereits Panzerzüge mit russischer Spurweite gebaut. Eine weitere Warnung erfolgte Ende März 1941. Und am 7. Juni schrieb sie: Hitler persönlich hat Himmler beauftragt, herauszufinden, wer die Gerüchte über einen Krieg gegen Russland verbreitet. Wie bisher gehen täglich 50 Güterzüge nach Osten. Die Generalität befürchtet Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung. Es stehen nur 10 Züge zur Verfügung. Es besteht die Gefahr, dass die Panzertruppen nicht weiter als bis Kiew vorstoßen können. Die Luftunterstützung wird erheblich geringer sein als im Westen. Die Kriegshandlungen beginnen erst nach dem 20. Juni aufgrund großer Verluste an Material in Jugoslawien. In informierten Kreisen zweifelt niemand, dass die Kriegshandlungen gegen Russland beginnen werden. Der Angriff erfolgte am 22. Juni 1941. Laut Registratur des Auswärtigen Amtes arbeitete Ilse Stöbe in diesem Sommer wieder dort. Aber mit der Abreise der sowjetischen Diplomaten brach die Verbindung zur GRU ab und kam auch nicht wieder zustande. Verkitschte sowjetische und neuerdings auch russische Darstellungen erzählen Rührgeschichten, wie sehr Ilse Stöbe unter dem Kontaktverlust gelitten habe. Проходите, Штёбе. Fräulein Stöbe, с вашего позволения. Я не прислуга, я член партии. Vor 2 Jahren ist ein Film, ein Dokumentarfilm im russischen Fernsehen gelaufen. Dieser Film beruht auf dem Buch von Lotta, aber es ist eine sehr merkwürdige Spionagegeschichte mit brutalen Verhören der Gestapo. Ja, und diese Frau, also mir kam sie noch viel weiter entrückt von ihrer eigentlichen Lebensgeschichte vor als in dem Buch. Ein Freund hat mir gesagt, sie wäre praktisch jetzt eine Art von Pop-Ikone des russischen Fernsehens geworden. Es ist offensichtlich ein Bedürfnis da von Seiten dieses Nachrichtendienstes der russischen Streitkräfte, eben spektakuläre Aktionen des Nachrichtendienstes in die Öffentlichkeit zu bringen und damit zu zeigen, was sie alles in dieser Zeit geleistet haben. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich die Tragik ihres Lebens und ihrer Lebensgeschichte dahinter, hinter diesem Bild tritt, was dort gegenwärtig inszeniert wird. Ilse Stöbe litt vor allem, weil ihre unter Lebensgefahr vermittelten Meldungen in Moskau offensichtlich nicht ernst genommen wurden. Wie unsicher sie sich im letzten Jahr ihres Lebens fühlte, geht aus Kindlers Memoiren hervor. Er leitete damals die Redaktion der für Frontsoldaten bestimmten Unterhaltungszeitschrift Erika. Die letzte Begegnung mit Ilse fand im Büro meines militärischen Chefs Sigmund Graf im Oberkommando der Wehrmacht statt. Dort suchte sie mich im August 1942, also kurz vor ihrer Verhaftung, überraschend auf. Sie berichtete, es gäbe Fallschirmeinsätze über feindlichem Gebiet und fragte mich, ob ich einen Weg wüsste, wie sie als Fallschirmspringerin mit besonderem Auftrag hinter den kämpfenden Truppen über sowjetischem Terrain abgesetzt werden könne. Ich musste ihr sagen, dass das unmöglich sei. Ich war ratlos, spürte aber, dass sie nach einem Ausweg suchte, drohender Gefahr zu entgehen. Schließlich deutete sie an, ihr wäre auch mit einem Marschbefehl an die Ostfront gedient, als Korrespondentin der Erika. Und um diese Zeit waren die Funksprüche mit ihrem Namen schon entschlüsselt. Im Dezember 1942 wurde Greta Kuckhoff in eine Zelle mit Blickkontakt zu Ilse Stöbe verlegt. Abends unterhielten sich die Frauen durch die Gitterfenster. »Ich muss wohl einmal von einem Liederabend erzählt haben.« Du bist die Ruhe, der Friede mild. Mein 40. Geburtstag stand bevor. Frühmorgens hörte ich, wie Ilse Stöbe zum Termin abgeholt wurde. Alle waren mit ihren Gedanken, mit ihren Wünschen bei der, die als Erste vor den Richtern stehen musste. Es war noch vor Einschluss, als man Ilse Stöbe zurückbrachte. Die Kontrolle war durch die Zellen gegangen, Riegel und Schloss waren zu. An den Fenstern tauchten einer nach dem anderen die Köpfe auf. So standen wir wohl eine halbe, eine ganze Stunde. Da klangen alle drei Verse aus Ilse Stöbes Fenster. Du bist die Ruh, der Friede mild, die Sehnsucht du und was sie stillt. Ich weihe dir voll Lust und Schmerz zur Wohnung hier mein Aug und Herz, mein Aug und Herz. Kehr ein bei mir und schließe du still hinter dir die Pforte zu. 31 Jahre alt war sie, als sie mit Rudolf von Schelier, Libertas und Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack, Hans Koppi und fünf weiteren Verurteilten am 22. Dezember 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Zwei Tage zuvor schrieb sie an Karl Helfrich, dass sie mit einer längeren Haft gerechnet und gehofft hatte, noch ein Buch schreiben zu können. Einen Roman, der an der Gestalt einer Frau den Verfall einer Idee aufzeigt. Die Zeit des Suchens mit ihren trügerisch üppigen und schillernden Blüten, die Wucht der Wandlung und schließlich das Sprengen der künstlich gestutzten Form, das tiefe Atemholen, das Deutschlands Brust über die alten Grenzen hinweg weitete. Ob es ein gutes Buch geworden wäre? Ein nützliches jedenfalls, eines, das meines Wissens noch geschrieben werden muss. Und die tragende Gestalt darf ruhig, soll sogar eine Frau sein. Denn sie ist mehr Gefäß als ein Mann, auch mehr Spiegel der Zeit. Das Wesen der Frau enthält und wirft zurück all jene kleinen Dinge und Zeichen, die dem Geschehen erst die Lichter aufsetzen, seinen falschen oder echten Glanz zeigen. Lag es an ihrer Liebe zu Karl Helfrich, dass sich Ilse Stöbe nicht in die Schweiz rettete? Sie hätte es tun können und sorglos dort leben. Ein reicher väterlicher Freund, den sie 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin kennengelernt hatte, der Zeitungsverleger Rudolf Huber, hatte ihr sein Vermögen hinterlassen. Ein Vermögen, das Karl Helfrich erbte. Helfrich starb 1960. Er sprach niemals über Ilse Stöbe. Die Kommunistin im Auswärtigen Amt. Ilse Stöbe, Kurierin der Roten Armee. Sie hörten ein Feature von Sabine Kebir. Es sprachen Sigrid Burgholder, Susanne Fluchi, Nicole Engeln, Hüseyin Michael Cirpici, Bernd Hahn und Volker Risch. Ton und Technik Hendrik Manok und Beate Braun. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Ilse Stöbe ist die erste Frau, deren Name auf die Tafel des Auswärtigen Amtes zum Gedenken an die Widerständler gegen den Nationalsozialismus aufgenommen wurde. Das war am 14. Juli 2014, mehr als 7 Jahrzehnte nach ihrer Hinrichtung und 1 Jahr nach der Erstausstrahlung dieses Features. Dass das Auswärtige Amt die Kommunistin Ilse Stöbe letztlich als Mitarbeiterin im diplomatischen Dienst und somit als ehrenwert anerkannte, ist auch ein Verdienst der Autorin Sabine Kebir. Sie schrieb gemeinsam mit Hans Koppi das Buch Ilse Stöbe – Wieder im Amt. Ausdrücklich zu danken ist Dr. Martin Kröger, Historiker und Archivar im Auswärtigen Amt.